geht mit seiner Herzliebsten. Ich schön blöd, Fisch immer im Trübsten. Jeder Schuft hat seine Herzdame. Ich bin Luft, no one ist mein Name. Ich hatte mal ne Ina lieb, doch die liebt jetzt nen Hühnerdieb. Ich hatte mal ne Freia lieb, doch die liebt jetzt nen Eierdieb. Die Laura liebt Maurer und die Erna liebt Kerner, die Priscilla liebt Killer, aber wer liebt mich? Die Christa liebt Küster und die Ulla liebt Muller, Margareta liebt Vertreter, aber wer liebt mich? Ich hatte ne Therese lieb, doch die liebt jetzt nen Käsedieb. Ich war mal auf ne Kirsten aus, doch die geht jetzt mit Fürsten aus. Lorenza liebt einen Tänzer und die Mara Taxifahrer und die Linda Besenbinder, aber wer liebt mich? Die Gerda liebt einen Mörder und die Luzi liebt einen Tutzi, Kunigunde, junge Hunde, aber wer liebt mich? Nachts im Bett, wenn's so um 1 Uhr ist, find ich's nett, wenn Amoy Arur ist. Sorgt der Bayer in sein Heustadel, ich hätt freilich schon gern Amade. Ich fand mal eine Ruth gut, die's leider jetzt mit Knut tut. Ich fand mal ne Helenchen, doch die will nur Eugen sehen. Die Laura liebt einen Maurer und die Erna liebt einen Kerner, die Priscilla liebt einen Killer, aber wer liebt mich? Die Christa liebt einen Küster und die Ulla liebt einen Muller, Margareta liebt Vertreter, aber wer liebt mich? Ich hatte eine Ellen lieb, doch die liebt einen Forellendieb. Ich hatte mal eine Anja lieb, doch die liebt einen Champagnerdieb. Lorenza liebt einen Tänzer und die Mara Taxifahrer und die Linda Besenbinder, aber wer liebt mich? Die Gerda liebt einen Mörder und die Luzi liebt einen Tutzi, Kunigunde, junge Hunde, aber wer liebt mich? Jeder Kerl spaziert um die Häuschen mit nem Girl, nem Schatz und nem Mäuschen. Karl, Klaus, Kai, jeder hat ne Göre. Ich dabei guck doof in die Röhre. Fand mal ne Medüse süß, die rief schon beim Gemüse tschüss. Ich fand ne Beatrice spitze, doch die empfand für Fritze Hitze. Die Laura liebten Maurer und die Erna liebten Kerner, die Priscilla liebten Killer, aber wer liebt mich? Die Christa liebten Küster und die Ulla liebten Muller, Margareta liebt Vertreter, aber wer liebt mich? Ich fand mal eine Daisy geil, doch die bot sich der Resi feil. Ich fand mal eine Henny super, doch die war scharf auf Benny Cooper. Ha, ich hab's. Ich liebte mal de Babs, die trank zwei Schnaps und aß viel Raps und redete nur Kaps. Trug rosa-rote Straps und brauchte schon Corega-Tabs und gab mir ab und zu ne Klaps. Tja, sowas gab's.